Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Eigentlich sollte das Grundgesetz nur ein Provisorium sein, ein Übergang, nicht den endgültigen Charakter einer Verfassung haben. Doch dieses Provisorium stärkt das Selbstbewusstsein der jungen BRD und übersteht sogar die Debatte um eine neue Verfassung bei der Wiedervereinigung Deutschlands. Wie sollte aus dieser Diktatur eine Demokratie werden? Die alliierten Mächte, Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich, hatten zwar die Gefechte gemeinsam gewonnen, NS-Deutschland geschlagen, aber wie das besetzte Land nun wieder aufgebaut werden sollte, darauf konnten sie sich nicht einigen. Spätestens als die Außenminister in London Ende 1947 ihre Konferenz abbrachen, war klar, dass es keine gemeinsame Strategie geben würde. Also trafen sich die westlichen Alliierten, USA, Großbritannien, Frankreich und die drei Benelux-Länder Belgien, Niederlande und Luxemburg, um über die Zukunft Westdeutschlands zu beraten. Die Londoner Empfehlungen sollten den Weg für einen eigenen westdeutschen Staat ebnen. Die neun deutschen Ministerpräsidenten der westlichen Bundesländer und die Bürgermeister der Stadtstaaten Hamburg und Bremen sollten dabei helfen. Sie waren zu dem Zeitpunkt immerhin die obersten politischen Repräsentanten im Nachkriegsdeutschland. Sie wurden nach Frankfurt am Main bestellt, in das Hauptquartier der Amerikaner, ursprünglich das Verwaltungsgebäude eines Chemiekonzerns. Die Militärgouverneure lasen auf Englisch und Französisch ihre Pläne vor, die sogenannten Frankfurter Dokumente. Hier war der Fahrplan zu einem neuen Staat umrissen. Ab spätestens September 1948 sollte eine Versammlung eine Verfassung ausarbeiten. Diese würde erst den Militärgouverneuren vorgelegt und dann vom Volk abgestimmt. Außerdem skizzierten die Westalliierten in den Dokumenten, wie der Besatzungsstatus für Deutschland aussehen sollte, und kündigten an, dass die Grenzen der Bundesländer überprüft und möglicherweise verändert würden. Eigentlich könnte man nun meinen, dass die Ministerpräsidenten lieber schneller als später einen westdeutschen und vor allem souveränen Staat schaffen wollten. So war es aber nicht, erzählt Dietmar Preisler, der Sammlungsdirektor im Haus der Geschichte in Bonn. Sie waren, vorsichtig gesagt, sehr zurückhaltend. Denn sie befürchteten, durch eine Vollverfassung für die Westzonen könnte eine Wiedervereinigung verhindert werden. Sie schlugen dann vor, dass man ein Grundgesetz schaffen soll statt einer Verfassung und dass eben ein parlamentarischer Rat tagen sollte und nicht eine verfassungsgebende Versammlung. Andere Begriffe, die eigentlich dasselbe meinen? Nicht ganz. Über das Grundgesetz sollte nicht das Volk abstimmen, sondern die Länderparlamente. So hofften die Ministerpräsidenten, wäre deutlich, dass es sich hier nicht um etwas Unwiderrufliches, sondern um ein Provisorium handelte – und die Wiedervereinigung mit Ostdeutschland immer noch möglich sei. Die Westmächte stimmten nach langer Diskussion zu, beharrten aber darauf, dass ein neuer Staat gegründet würde. Im August bereitete ein Expertengremium aus Politikern, Verfassungsexperten und Verwaltungsfachleuten im Schloss Herrenchiemsee erste Richtlinien vor. Zwei Wochen hatten sie Zeit. In dieser Kürze der Zeit haben die es wirklich fertiggebracht, einen kompletten Entwurf eines Grundgesetzes auf den Weg zu bringen. 95 Seiten mit 149 Artikeln. Wir wissen ja später, das Grundgesetz hatte 146. Es war ein Kompendium, in dem Verfassungsartikel auch alternativ vorgestellt wurden. Zum Beispiel Föderalismus. Da wurde vorgeschlagen, sowohl eine Bundesratslösung als auch eine Senatslösung, die sich an amerikanischen Verfassungsvorbildern orientierte. Und es waren eben auch Kommentierungen dabei, was man mit den einzelnen Paragraphen und den Regelungen darin erreichen wollte. Die Experten hatten also erste Vorschläge und Richtlinien erarbeitet, erste Fragen aufgeworfen, Alternativen formuliert. Nun sollten Politiker entscheiden. Der Parlamentarische Rat kam zum ersten Mal am 1. September 1948 in Bonn zusammen. Im Lichthof des Naturkundlichen Museums König wurden sonst Tiere ausgestellt. Für diesen Tag waren sie an die Seiten des imposanten Hofs geschoben und hinter Vorhängen versteckt worden. Später erzählten Gäste, dass übrigens eine Giraffe über den Vorhang lugte und die Zeremonie verfolgte. Es ist eine schöne Anekdote, aber erfunden. Lange dauerte diese Zeremonie nicht. Nach 1,5 Stunden wechselten die Abgeordneten des neuen Parlamentarischen Rats in die Aula der Pädagogischen Akademie. 61 Männer und 4 Frauen waren aus den Länderparlamenten in den Rat berufen worden. Dazu kamen 5 Vertreter aus Berlin, allerdings nur mit beratender Funktion, ohne Stimmrecht. Ratspräsident wurde Konrad Adenauer. Der Parlamentarische Rat beginnt seine Tätigkeit. Wir haben es heute Morgen bei der Feier im Museum König gehört. Und wir wissen es ja alle. In einer völlig ungewissen Zeit, in einer Zeit der Ungewissheit über Deutschlands Zukunft, ja auch die Zukunft Europas und der Welt, ist dunkel und unsicher. Und Deutschland selbst ist politisch ohnmächtig. Die Abgeordneten wussten wohl auch, dass nun die Zeit der politischen Auseinandersetzungen, der mühsamen Diskussionen und der Kompromisssuche losging. Das zeigte sich gleich, als der kommunistische Abgeordnete Max Reimann einwarf, dieser Rat habe keine Existenzberechtigung. Es liege kein gesamtdeutsches Mandat vor. Dietmar Preisler. Also der kommunistische Abgeordnete Reimann stellte den Antrag, die Arbeit des Parlamentarischen Rats einzustellen. Und es führte zu einer hitzigen Debatte gleich am ersten Tag, in der dann Reimann auch nach vorne stürmte, das Mikrofon griff und das Mikrofon hineinrief. Er fühle sich nicht richtig behandelt. Ja, er nutzte sogar das Wort, ich fühle mich vergewaltigt. Der Antrag wurde, wenig überraschend, abgelehnt. Streitpunkte gab es genug. Gehört etwa Gott ins Grundgesetz? Die Union wollte einen Gottesbezug in die Präambel setzen. Die SPD sträubte sich. Die FDP vermittelte. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen ist der Kompromiss, der bis heute das Grundgesetz einleitet. Die Präambel war von besonderer Bedeutung. Nicht nur, weil sie den ersten Ton setzt, sondern auch, weil hier die Ostdeutschen angesprochen wurden. Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Dieses Grundgesetz sei nur provisorisch, das sollte im Vorwort deutlich werden. Gleichzeitig warnte FDP-Politiker Theodor Heuss davor, das Wort provisorisch zu oft in der Präambel zu verwenden. Es sollte von einer Magie des Wortes getragen sein. Die Diskussionen über die einzelnen Artikel waren nicht einfacher. Wie sollte etwa die Gleichberechtigung festgehalten werden? Die meisten Abgeordneten wollten am Text festhalten, wie er in der Weimarer Verfassung stand. Zitat: Alle Deutschen sind vor dem Gesetze gleich. Männer und Frauen haben dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Das würde allerdings bedeuten, dass das Ehe- und Familienrecht etwa davon nicht tangiert würde. Eine der 4 Frauen im Rat lehnte sich dagegen auf. Elisabeth Selbert von der SPD schlug die Formulierung vor, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. So einfach, ohne Ausnahme. Die meisten Abgeordneten waren dagegen. Zu viele Gesetze würden sofort verfassungswidrig, ungültig werden. Ein Rechtschaos könne folgen. Elisabeth Selbert tobte. Ihre Gegner auch. Sie drohte sogar mit Wahlen. Schließlich kämen so kurz nach dem Krieg auf 100 männliche Wähler, 170 weibliche Wähler. Die Drohung schien nicht zu wirken. Also suchte Selbert nach Unterstützung. Frauenverbände schrieben Briefe, kündigten ihren Protest an, sollte im Grundgesetz nicht die uneingeschränkte Gleichberechtigung verankert werden. Die SPD schlug eine Übergangslösung vor, damit die entsprechenden Gesetze in den nächsten Jahren geändert werden konnten. Und der Protest zeigte Wirkung. 1,5 Monate, nachdem Selberts Formulierung noch abgelehnt worden war, stimmten die Abgeordneten ihr zu. Artikel 3 Absatz 2 im Grundgesetz ist ein Meilenstein der Emanzipation in Deutschland. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Ein weiterer Streitpunkt betraf das Verhältnis zwischen Bund und Ländern. Klar war, dass ein föderales System entstehen, der Staat also aus Bundesländern zusammengesetzt sein sollte. Aber wie viel Macht sollten diese Länder haben? Die Freundschaft hört bekanntlich beim Geld auf. Die erste Frage war, wer zieht die Steuern ein und verteilt das Geld? Der Bund oder die Länder? Besonders die CSU beharrte darauf, dass die Steuern Angelegenheit der Landesverwaltungen seien. SPD und FDP wollten hingegen, dass der Bund die Steuern einzieht und dass es einen Finanzausgleich zwischen den Ländern gibt. Obwohl auch die Westalliierten befürchteten, eine große Bundesverwaltung für Steuern könnte zu viel Einfluss an einem Punkt konzentrieren, entschieden sich die Delegierten zum Schluss für ein System, das den Vorstellungen von SPD und FDP näher kam. Bund und Länder sind beide für die Steuern zuständig. Es gibt einen Finanzausgleich und einen Bundeszuschuss. Auch wie die Länder bei der Gesetzgebung vertreten sein würden, war strittig. Sollte eine zweite Kammer, also neben dem Bundestag, zusammengesetzt werden, nach einem Senats- oder nach einem Bundesratsprinzip? Das heißt mit Mitgliedern der Länderparlamente oder der Landesregierungen? Die Konservativen setzten den Bundesrat durch, also mit Vertretern der Landesregierungen. Die SPD dagegen erwirkte eine Machtbeschränkung, nämlich, dass der Bundesrat in der Gesetzgebung ein Vetorecht nur bei Gesetzen mit Länderbezug hat. Nicht nur die inhaltlichen Diskrepanzen erschwerten die Diskussionen, auch die ständige Beobachtung durch die Besatzungsoffiziere zerrte an den Nerven. In bestimmten Punkten, gerade bei der föderalistischen Struktur, wollten sie unbedingt, dass der Parlamentarische Rat nach ihren Vorgaben entscheidet. So Dietmar Preisler. Da wurden ja sogar Geheimdossiers angelegt. Wir wissen aus englischen Archiven, dass über jedes Mitglied des Parlamentarischen Rates ein Dossier existierte. Das sind dann politische Positionen der Damen und Herren dargestellt worden, bis hin aber auch zu Charakterzügen. Über Konrad Adenauer wurde darin berichtet, dass er eben kühl im Umgang mit seinem Stab auch sei. Bis hin zu Dingen, was haben die Damen und Herren getrunken. Aber es gab auch Punkte, in denen sich die Delegierten schnell einig waren. Zunächst einmal war da das Ziel eines demokratischen Staats in einem geeinten Europa. Das neue Parlament sollte mächtig sein, direkt vom Volk gewählt werden und hauptsächlich die Gesetze bestimmen. Sogar die Regierung sollte vom Parlament abhängig sein. Die Abschaffung der Todesstrafe war Konsens. Und es sollte fast keine Volksabstimmungen geben. Die Erfahrungen der Zeit unter dem Nationalsozialismus prägten die Entscheidungen. Der Machtmissbrauch, die Gestapo, der Holocaust. Das durfte nie wieder passieren. Der Bundespräsident wurde fast komplett entmachtet. Das konstruktive Misstrauensvotum sollte für stabilere politische Verhältnisse sorgen und ein Chaos wie in der Weimarer Republik verhindern. Deshalb kann der Bundestag den amtierenden Kanzler oder die Kanzlerin nur dann stürzen, wenn er gleichzeitig einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin wählt. Die Gewaltenteilung wurde klar organisiert. Es gibt eine unabhängige Justiz. Jedes Gesetz muss mit dem Grundgesetz vereinbar sein. Wenn nicht, kann das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz als verfassungswidrig erklären. Dann muss es geändert werden. Den Artikeln im Grundgesetz vorangestellt sind die Grundrechte, Artikel 1 bis Artikel 19. Zwar hatten die Grundrechte schon in der Weimarer Verfassung gestanden, aber nicht an so prominenter Stelle. Die Menschenwürde. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Die Religionsfreiheit. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Das Briefgeheimnis oder die Unverletzlichkeit der Wohnung. Diese Rechte sollten von nun an unantastbar und unveränderlich sein. Bis tief in den Mai des nächsten Jahres gingen die Diskussionen. 3 Monate waren ursprünglich für die Debatten geplant. Keiner hatte damit gerechnet, dass sie fast 9 Monate dauern würden. Aber am 8. Mai standen dann endlich 146 Artikel zur Abstimmung, genau 4 Jahre nach der Kapitulation. Es war schon kurz vor Mitternacht, als Konrad Adenauer das Ergebnis verkündete. Meine Damen und Herren, das Grundgesetz ist mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen angenommen worden. Die Delegierten standen auf. Eigentlich würden sie in einem solchen Moment die Nationalhymne singen, aber es gab noch keine. Also sangen sie ein patriotisches Studentenlied. »Ich hab mich ergeben, mit Herz und mit Hand, dir, Land voll Lieb und Leben, mein deutsches Vaterland.« Trotz der eindeutigen Annahme, 12 Ausreißer gab es, auch nach 9 Monaten Kompromisssuche. Delegierte der Deutschen Partei, des Zentrums, der Kommunisten und der CSU. Bevor sich nun aber die Landtage mit dem Werk auseinandersetzen konnten, ging es an die Westalliierten. Die genehmigten den Text, dann folgten 10 von 11 Landtagen. Die letzte Abstimmung fand in Bayern statt. Der bayerische Ministerpräsident Hans Ehard machte gleich als erster Redner klar, wo der unverrückbare Standpunkt seiner Regierung lag. Es sei in Bonn nicht gelungen, das Verfassungswerk so unter Dach und Fach zu bringen, dass es vom Standpunkt Bayerns aus als befriedigend angesehen werden kann. Zu wenig föderalistisch, zu wenig Zugeständnisse an die Länder, die Eigenständigkeit Bayerns sei sogar bedroht. 14 Stunden debattierten die Abgeordneten. Zum Schluss lehnte der Bayerische Landtag das Grundgesetz mit deutlicher Mehrheit ab. Allerdings ohne den Lauf der westdeutschen Geschichte zu ändern. 2/3 Zustimmung der Landtage reichten aus, um das Grundgesetz durchzubringen. Die Stimme der Bayern konnte daran schon nichts mehr ändern. Am 23. Mai 1949 kam der Tag der Verkündung. Vor dem Präsidium, auf einem Tisch, war das Grundgesetz aufgeschlagen. Füllfederhalter lagen in Reihe bereit, ein Tintenfass des Kölner Ratssilbers. Ein bisschen Inszenierung gehörte zu diesem feierlichen Anlass auch dazu, erzählt Dietmar Preißler. Konrad Adenauer trat als erster an den Tisch und ein Journalist berichtete auch, dass er dann den sündigen Füllfederhalter nahm und er bewegte den Stift Richtung Tintenfass und setzte dann seine Unterschrift unter das Grundgesetz. Im Tintenfass des Kölner Ratssilbers war allerdings ja gar keine Tinte drin. Stellen Sie sich mal vor, da wäre wirklich Tinte drin gewesen. Das hätte ja bedeutet, dass das Grundgesetz bei der Unterschriftenaktion sicherlich völlig vertropft gewesen wäre. Es war die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland. Knapp 3 Monate später, am 14. August, wählten die Westdeutschen zum ersten Mal den Bundestag. Liebe auf den ersten Blick war es nicht zwischen den Deutschen und dem Grundgesetz, sagt Marion Detjen, Historikerin am Bard College Berlin und Mitautorin des Buches »Die Deutschen und das Grundgesetz«. Gefeiert wurde schon mal auf gar keinen Fall, weil ja in der Bevölkerung erstens schon sozusagen das Gefühl vorhanden war, nicht in Freiheit und Selbstbestimmung sich jetzt da neu zu finden oder neu aufzustellen, sondern sozusagen aus der totalen Niederlage im Krieg und nach der Zeit des Nationalsozialismus sich überhaupt erst wieder irgendwie aufzustellen und eben unter Besatzungsherrschaft zu sein. Und es hat eine Weile gedauert, bis das ganze grundrechtliche Potenzial und das freiheitliche Potenzial dieser Verfassung für die Bevölkerung deutlich wurde. Mit den Jahren sollten die Deutschen jedoch das Grundgesetz zu würdigen wissen, ja, sogar einen gewissen Stolz darauf entwickeln. Das fehlende Referendum schien fast vergessen, bis die Frage nach einer Volksabstimmung durch die Wiedervereinigung wieder aufgeworfen wurde. 2 Optionen waren möglich. Die 5 ostdeutschen Bundesländer konnten nach Artikel 23 der Bundesrepublik beitreten. Damit würde das Bundesgebiet einfach größer werden. Artikel 23. Dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiet der Länder Baden, Bayern, Bremen, Groß-Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern. In anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen. Oder man hätte sich auf Artikel 146 beziehen können. Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Also vor der Wiedervereinigung, also in der Zeit der friedlichen Revolution, gab es heftige Verfassungsdiskussionen, dass gerade die Revolutionäre einen eigenen Verfassungsweg gehen wollten, eigene Verfassungsexperimente machen wollten, diese Chance der Revolution nutzen wollten für mehr Demokratie, für ein reformiertes Verfassungsverständnis auch. Und diese Versuche dann eben gerade von der bundesdeutschen Regierung, aber auch von vielen Verfassungsspezialisten hier abgeblockt wurden und da auch viel verhindert wurde, gerade was die Möglichkeiten von direkter Demokratie angeht und die Möglichkeiten angeht, die Ostdeutschen an dem eigenen Verfassungsprozess überhaupt erstmal zu beteiligen. Denn neben den Revolutionären, die eine neue Demokratie schaffen wollten, wollten besonders in der BRD viele lieber kein Risiko eingehen. Außerdem drängte die Zeit. Nicht einmal ein Referendum sollte es geben, um das Grundgesetz, nun Stabilitätsanker statt Provisorium, auch vom Volk zur Verfassung für das geeinte Deutschland erheben zu lassen. Am 3. Oktober 1990 trat die DDR Westdeutschland nach Artikel 23 bei. Auch international wurde das Grundgesetz wahrgenommen. Der Slogan Exportschlager entstand, auch wenn natürlich nicht das ganze Werk übernommen wurde. Neue Demokratien, die ebenfalls Diktaturen hinter sich gelassen hatten, schauten auf das deutsche Beispiel. So etwa Spanien, Portugal, Griechenland. Nach dem Fall der Sowjetunion viele osteuropäische Länder. Spanien führte das konstruktive Misstrauensvotum ein. Später auch Ungarn, Polen und Slowenien. In Südafrika wurde das föderalistische System in die Verfassung aufgenommen. Brasilien, Peru und Argentinien etablierten ähnliche Verfassungsgerichte. Dabei ist das Grundgesetz auch in Deutschland kein absolut unveränderlicher Text. Die Bedeutung des Grundgesetzes zeigte sich auch immer wieder an den heftigen Debatten über Änderungen an diesem. Die Einführung der Bundeswehr und der Wehrpflicht, die Notstandsgesetze, aber auch die Finanzbeziehungen und das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern in Bildungsfragen. Eine Verfassung ist ein toter Text und gleichzeitig eine lebendige Norm, die wir ständig neu interpretieren und weiterentwickeln und mit der man ganz viel anstellen kann. Also es hat eben nicht jeder die Verfassung so, wie er sie gerne hätte unbedingt, aber gleichzeitig eben auch eine Chance für ständige Verhandlungen und Weiterentwicklung. Immer wieder kommen neue Herausforderungen und veränderte Situationen, auf die eine Gesellschaft reagieren muss. Ein zusammenwachsendes Europa, die Globalisierung, der demografische Wandel, der Zeitgeist. Immer wieder wird das Grundgesetz dem angepasst werden. Sie hörten das Grundgesetz, die Geschichte eines Exportschlagers von Katharina Kühn. Regie Sabine Kienhöfer, Technik Roland Böhm. Sprachen Rahel Comtes, Christian Baumann und Martin Vogt. Die Redaktion hatte Thomas Morawetz. Eine Sendung von Radio Wissen.